Hörverständnisübung Nummer 12. Per Autostopp nach Paris. Ein Student möchte in den Semesterferien nach Frankreich fahren. Er kann aber für die Reise nicht viel Geld ausgeben. Also stellt er sich an eine Autobahneinfahrt und wartet, dass ihn jemand mitnimmt. Er hat Glück. Nach ein paar Minuten hält ein Lastwagen. Können Sie mich ein Stückchen mitnehmen? Ich möchte gern nach Paris. Ja, kommen Sie, steigen Sie ein. Wir müssen weiter, wir können ja nicht stehen bleiben. Ja, prima. Junge, so ein Glück. 5 Minuten stehe ich hier erst. Ja, haben Sie Glück, kann ich wohl sagen. Ja, ganz groß. Ja, Sie wollen nach Paris? Möchte ich gerne. Ja, passen Sie auf, ich nehme Sie mit nach Karlsruhe. Da biege ich ab und fahre weiter nach Stuttgart. Ja, das ist prima. Also, bin ich Ihnen sehr dankbar. Was machen Sie in Paris? Ja, haben Sie Urlaub? Ja, ich habe jetzt Semesterferien, wissen Sie. Und, das ist ja noch Universität, ja? Ich studiere noch. Wie lange haben Sie in Ferien? Ja, ich habe 3 Monate. Den ganzen Sommer über. Also, das ist ein bisschen... Mensch, das müsste mir mal passieren, Junge, du. Mensch, ich habe 18 Tage habe ich im Jahr. Was? 18 Tage? 18, ja. Werktage? Ja. Arbeitstage, ja. Also 18 Arbeitstage. Ja. Dann stellen Sie mal vor, fast einen Monat, ne? Naja, alle 2 Jahre kriege ich einen Urlaubstag mehr, ja. Jetzt bin ich 31, da muss ich noch 2 Jahre warten, bis ich einen Tag mehr kriege. Verstehen Sie, das ist ein Ding. Ja, schon. Da habe ich 19 Urlaubstage, ne? Ja, das ist ziemlich wenig. Sagen Sie mal, was machen Sie denn mit den 3 Monaten? Ne? Ja, also wie gesagt, ich möchte gern nach Paris. Mir da ein bisschen was ansehen, wissen Sie? So. Also Geld, Mensch. Sicher, also ich habe... Ein bisschen Geld habe ich schon verdient. Ach so, was ich meine. Ja, also ich habe bis jetzt 4 Wochen gearbeitet. Ne? Und also mir ohne Pieten kann man da nicht hinfahren, ne? Nee. Ich habe mir ein bisschen Geld verdient. Und also Werkstudent, wa? Und habe mir dann also jetzt vorgestellt, ich mache so einen kleinen Trip durch Frankreich. Ich sehe mir das ein bisschen an. Also Paris, mir das Geld aber nicht in Paris auf den Kopf hauen, verstehen Sie? Nee. Sie stellen sich das ganz falsch vor. Ich will mir in Paris was ansehen, wissen Sie. Also das brauche ich nämlich fürs Studium. Ja, was studieren Sie denn? Ich studiere Kunstgeschichte. Also Kunstgeschichte. Ja, wissen Sie, und da, ja, das ist sehr gut. Und da kann man eben in Paris, kann man sich Kirchen ansehen. Ich möchte mir einige Kirchen ansehen und Schlösser. Und dann die Loire-Schlösser, wissen Sie? Was ist denn das? Ja, die Loire, das ist ein Fluss und da sind lauter Schlösser dran gebaut. Architektonisch wunderbar und das möchte ich mir gerne ansehen. Aber wenn man auch dieser Idiot da hinten, Menschen, das Kinder, weil das ist ja ein Ding, diese Pkw-Fahrer da. Moment, ja? Der hätte sie jetzt glatt geschnitten. Ja, das ist auch besser. Aber wissen Sie, das ist ganz interessant. Im Lastwagen hat man da ein ganz anderes Gefühl. Man fährt doch anders. Nicht? Man sieht auf die PKWs runter und... Naja, manchmal hat man das Gefühl, die flitzen unter einem durch. Ja, wenn man so sieht, wie die fahren, also kommt einem schon ziemlich dumm vor. Ja wissen Sie, ich habe nämlich 14 Tonnen hinten drauf und ich kann da nicht so schnell fahren, verstehen Sie? Wie oft machen Sie eigentlich diese Tour? Naja, also ich fahre von Leverkusen nach Stuttgart 2-mal in der Woche. 2-mal die Woche? Das ist aber ein ganz schönes Stück. Und wie lange fahren Sie da? Ja, so mal so 9 bis 10 Stunden, ja. Donnerwetter, da müssen Sie aber flott fahren. Das ist doch, also immerhin... Ja, aber... Und sind Sie da immer allein? Nee, also wissen Sie, normalerweise... Was ist denn das? Nee, normalerweise fahre ich mit Beifahrer, ja. Aber mein Kumpel ist momentan krank und ich muss da jetzt alleine fahren und... Das ist nicht ganz erlaubt, nee. Es geht schon. Was haben Sie denn eigentlich geladen? Was haben Sie denn für geladen? Hinten drauf da, ja, Papier habe ich. Ne? Da fahre ich von Leverkusen nach Stuttgart. Und dann fahre ich nach München, lade Holz und fahre damit nach Leverkusen wieder rauf. Ah ja. Ja. Na, und sagen Sie mal, macht Ihnen denn Ihr Beruf so Spaß? Ist das was für Sie? Das, ich meine, ist doch viel Arbeit, nicht? Ja, Arbeit ist doch. Müssen Sie nachts fahren? Na, das sowieso. Ja. Ich muss immer nachts fahren. Wissen Sie, da sind die Autobahnen leerer und mit Wochenenden ist auch noch viel los. Haben Sie kein freies Wochenende? Samstag? Ja. Aber stellen Sie sich vor, Sonntagnacht muss ich schon wieder laden und ab geht die Post wieder. Mensch, ist ja hart. Keine 5-Tage-Woche, was? Nee. Also, 5-Tage-Woche ist bei uns nicht drin. Wissen Sie, das ist da bei uns genauso wie mit der Eisenbahn, wissen Sie, wie bei der Bundesbahn da, ne? Ach so. Verdienst war ganz gut, ne? Ja. 13 bis 1400 netto. Naja, aber die Eisenbahner haben ja auch Schichten, nicht? Also ich meine, das kann man ja... Naja, das ist auch anstrengend, freilich, das ist auch ein anstrengender Beruf. Ja, aber ich habe auch nicht anstrengend, wissen Sie. Sie müssen auch Ihren Kopf anstrengen beim Studium. Ja, das kann man wohl sagen. Das kann man wohl sagen. Sagen Sie mal, das können Sie ja ganz gut machen ohne Familie, aber... Nee, ich habe Frau und Kinder. Frauen gehen Kinder. Ich gehe Kinder. Das ist aber doch ziemlich umständlich, nicht? Da sind Sie doch dauernd weg von zu Hause, nicht? Ihre Frau wird sich schön bedanken, wenn Sie die ganze Zeit nicht zu Hause sind. Ach, na ja, die hat sich schon dran gewöhnt. Ah. Sie, passen Sie mal auf, da hinten ist Montabaur, da ist eine Ausfahrt, da können wir jetzt mal reinfahren. Ich habe nämlich einen wahnsinnigen Hunger. Ich muss unbedingt jetzt was essen. Vielleicht wollen Sie vielleicht mitkommen? Ja, also gerne. Also ich lade Sie ein, ja. Mensch, ist ja prima, danke. Ja.